Die Lunar Agency. Herr Tichy, sprach der Direktor. Die Einzelheiten der Mission erfahren Sie von meinen Leuten. Ich will Ihnen nur ein allgemeines Bild vermitteln, um zu verhindern, dass Sie am Ende vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Der Genfer Vertrag hat 4 Dinge fertiggebracht, die unmöglich schienen. Erstens, die allgemeine Abrüstung bei fortwährendem Rüstungswettlauf. Zweitens, maximales Rüstungstempo zum Nulltarif. Drittens, die absolute Sicherheit jedes Staates vor einem Überraschungsangriff unter Wahrung des Rechts, Krieg zu führen, sofern das jemand wünscht. Viertens und letztens, die Abschaffung sämtlicher Armeen, die dennoch weiter bestehen. Es gibt keine Streitkräfte mehr, aber die Stäbe sind geblieben und können planen, was sie wollen. Mit einem Wort, wir haben Pacem in Terris, alles klar? Alles klar, sagte ich. Nun lese ich aber auch Zeitung und da wird manchmal geschrieben, wir seien aus dem Regen in die Traufe gekommen. Irgendwo habe ich gelesen, dass der Mond sein Schweigen bewahrt und alle Kundschafter schluckt, weil es jemandem gelungen ist, mit den dortigen Robotern ein Geheimabkommen zu schließen. Hinter alledem, was auf dem Mond vor sich geht, soll ein Staat stehen. Die Agency wisse das auch ganz genau. Was meinen Sie dazu? Das ist reines Geschwafel, erklärte der Direktor energisch. Das Dienstzimmer, in dem er residierte, war groß wie ein Tanzsaal. Auf einem Podium stand ein riesiger, von den Pockennarben der Krater übersäter Mondglobus. Von Pol zu Pol erstreckten sich in grün, rosa, gelb und orange die Sektoren der einzelnen Staaten. Der Globus sah dadurch aus wie ein großer bunter Badeball oder eine vielfarbig eingefärbte geschälte Apfelsine. An der Wand hinter dem Direktor hing von der Decke die Flagge der Vereinten Nationen. »Es ist Blödsinn, der zurzeit in Mengen verzappt wird«, sagte der Direktor voller Nachdruck. Und auf seinem dunklen Gesicht zeigte sich ein nachsichtiges Lächeln. »Unser Pressebüro steht Ihnen mit einer Übersicht dieser Hirngespinste gern zu Diensten. Sie sind alle aus den Fingern gesogen.« »Aber diese Neopazifisten, diese Bewegung der Lunophilen, das ist doch eine Tatsache.« »Die sogenannten Mondzüchtler? Natürlich gibt es die. Aber haben Sie Ihre Erklärungen oder Ihr Programm gelesen?« »Ja. Sie verlangen ein Abkommen mit dem Mond.« »Ein Abkommen«, brustete verächtlich der Direktor. »Sie verlangen kein Abkommen, sondern die Unterwerfung. Sie haben noch die Eierschalen hinter den Ohren. Wem wollen Sie sich denn unterwerfen? Sie bilden sich ein, der Mond sei jemand geworden. Man könne ihn als vertragsschließende Seite anerkennen, als Bündnispartner, der Macht und Intelligenz besitzt. Sie glauben, dort gäbe es nur noch einen gigantischen Computer, der sämtliche Sektoren geschluckt hat. Die Angst, Herr Tichy, hat nicht nur große Augen, sondern auch einen kurzen Verstand. Na schön, aber die Versammlung all dieser Waffen dort, all dieser Armeen, falls das wirklich Armeen sind, lässt sich Ihre Vereinigung wirklich ausschließen? Wo nehmen Sie die Gewissheit her, dass so etwas nicht vorkommen kann? Sie sagen doch selber, nichts Genaues weiß man nicht. Selbst dort, wo man nicht nur nichts Genaues, sondern überhaupt nichts weiß, sind bestimmte Dinge nicht möglich. Der Sektor eines jeden Staates ist als evolutionäres Erprobungsgelände angelegt worden. Bitte sehen Sie selbst. Er nahm ein flaches Kästchen zur Hand. Die einzelnen Sektoren leuchteten auf, bis der Mondglobus erstrahlte wie ein bunter Lampion. Die breiteren Streifen hier gehören den Supermächten. Wir haben natürlich gewusst, was wir da abladen. Unsere Agentur war ja das Transportunternehmen. Wir haben auch die ganze Erschließung gemacht, die Baugruben ausgehoben, wo die SUPS draufkommen sollen, die Supersimulatoren. In jedem Sektor gibt es so ein Ding und ringsherum liegen Produktionsstätten. Untereinander können die Sektoren nicht Krieg führen, das ist ganz ausgeschlossen. Der SUPS entwickelt neue Waffensysteme, die sofort auf einen Gegner treffen, der sie unschädlich zu machen sucht. Der Selective Simulator, der SIKS. Das eine wie das andere wird von Computern nachgestellt, die nach dem Prinzip Schwert und Schild programmiert sind. Das ist ungefähr so, als hätte jeder Staat auf dem Mond einen Digitalrechner installiert, der mit sich selber Schach spielt. Nur sind die Figuren dabei Waffen und während des Spiels kann sich alles ändern. Die Züge der Figuren, deren Schlagkraft, Sogar das Schachbrett, alles. Moment mal. Ich stutzte. Dort gibt es also nichts außer Computern, die einen Rüstungswettlauf simulieren? Das macht doch der Erde nichts. Die simulierte Waffe ist doch harmloser als ein Blatt Papier. Nein, nein. Die Projekte, die jeden Test optimal überstanden haben, gehen in die Produktion. Die andere Frage, und darin steckt der ganze Witz, ist der Zeitpunkt. Das sieht so aus. Der SUPS projektiert nicht nur irgendwelche neuen Einzelwaffen, sondern ganze Kampfsysteme. Diese sind unbemannt, das versteht sich inzwischen ja von selbst. Soldat und Waffe sind in eins verschmolzen. Noch besser wird das verständlich, wenn man die Entwicklungsgeschichte in der Natur als Vergleich hinzuzieht. Da gibt es einen Kampf ums Überleben, den Kampf ums Dasein, nicht wahr? Das wird auch Ihnen schon aufgefallen sein. Um es bildlich auszudrücken, der SUPS schafft die Projekte von Raubtieren, die der SEKS nach Schwachstellen absucht, damit er sie abtun kann. Hat er damit Erfolg? Denkt sich der SUPS etwas Neues aus und der andere hält wieder dagegen. Im Prinzip könnte dieser simulierte Krieg mit seinen ständigen Vervollkommnungen eine Jahrmillion so weitergehen, wenn nicht jeder dieser Komplexe nach einer gewissen Zeit tatsächlich die Waffenproduktion aufnehmen müsste. In welcher Zeitspanne das einzutreten hatte und welcher Wirkungsgrad vom jeweiligen Prototyp gefordert wurde, das hatte vorher ganz im Ermessen der Programmierer des jeweiligen Staates gelegen. Denn sehen Sie, jeder Staat wollte auf dem Mond ein Waffenlager haben, das wirklich existierte und nicht nur Sandkastenspiel oder Computersimulat war. Hier liegt der Hund begraben. Kriegen Sie diesen Widerspruch mit? Nicht ganz. Was für einen Widerspruch? Die simulierte Evolution läuft viel schneller ab als die reale. Wer es durchhält, die Ergebnisse der Simulation gelassen abzuwarten, erhält die vollkommene Waffe. Er ist aber wehrlos, solange er wartet. Wer die kürzere Simulation akzeptiert, erhält zwar die schlechtere Waffe, erhält sie aber früher. Wir nennen das den Pokerfaktor. Jeder Staat, der seine Militärmacht auf dem Mond stationierte, musste sich im Voraus entscheiden, was ihm lieber war. Die bessere Waffe später oder die schlechtere früher. Ich finde das irgendwie seltsam, äußerte ich mein Bedenken. Was passiert denn nun, wenn früher oder später die Produktion aufgenommen wird? Gehen die Waffen dann auf Lager? Teilweise vielleicht, aber wirklich nur teilweise, weil dann nämlich nichts mehr simuliert wird. Dann tritt der Ernstfall ein. Natürlich nur innerhalb des jeweiligen Sektors. Eine Art Manöver? Nein, bei Manövern ist der Kampf immer nur vorgetäuscht. Da fallen keine Soldaten. Dort hingegen, der Direktor wies auf den bunten Mondlampion, läuft echter Krieg. Innerhalb der Sektorengrenzen, das betone ich noch einmal. Gegen den Nachbarn läuft nichts. Diese Waffen bekämpfen und vernichten sich erstmal im Computer, also nur scheinbar, aber nachher wirklich. Und dann? Das ist es ja. Das weiß eben keiner. Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Rüstungswettlauf eine Grenze oder er hat sie nicht. Hat er sie, dann muss es eine Endsiegwaffe geben, bei der jedes Wettrüsten als simulierte Evolution zum Stillstand kommt. Solche Waffen können sich gegenseitig nicht besiegen. Es kommt zu einem stabilen Gleichgewicht. Die Entwicklung läuft aus und versiegt. Die Mondarsenale erfüllen bei den Waffen, die die letzte Prüfung bestanden haben, den Sollstand. Und dann ist Ruhe. Das würden jedenfalls wir uns wünschen. Und das ist nicht so? Es ist mit Gewissheit anzunehmen, dass es kaum so ist. Erstens mal hat die natürliche Evolution kein Ende. Sie kann keines haben, weil es kein endgültig, also keinen absolut überlebensfähigen Organismus gibt. Jede Art hat ihre schwache Seite. Zweitens ist auf dem Mond keine natürliche, sondern eine künstliche Evolution, noch dazu von Waffen im Gange. Jeder Sektor wird zu verfolgen suchen, was nebenan vor sich geht und auf seine Weise darauf reagieren. Das militärische Gleichgewicht ist etwas anderes als das biologische. Die lebenden Arten, dürfen ihre Konkurrenten nicht mit totaler Perfektion bekämpfen. Der absolut giftige Krankheitserreger würde alle Wirte töten und müsste folglich mit ihnen umkommen. Deshalb liegt das Gleichgewicht in der Natur unterhalb der Vernichtung. Andernfalls wäre die Evolution selbstmörderisch. Die Waffenentwicklung hingegen strebt die totale Überlegenheit über einen Gegner an. Waffen haben keinen Selbsterhaltungstrieb. Moment mal, Direktor, sagte ich, von einem neuen Gedanken überrascht. Jeder Staat könnte sich doch in aller Stille auf der Erde einen ebensolchen Komplex bauen, wie er ihn auf dem Mond geschickt hat. An seinem Verhalten wäre dann abzulesen, was der Zwilling dort oben macht. Eben nicht, rief der Direktor mit einem widerborstigen Lächeln. Gerade das ist einfach unmöglich. Der Verlauf der Evolution ist nicht voraussehbar. Wir haben uns in der Praxis davon überzeugt. Wie denn? So wie Sie sagten. Wir haben identische Computer in unserem Forschungszentrum mit den identischen Programmen gefüttert und machen lassen. Eine Evolution wie aus dem Bilderbuch, aber total divergierend. Das ist so, als wollten Sie den Verlauf eines Schachturniers, das von 100 Großmeistercomputern in Moskau ausgetragen wird, dadurch voraussagen, dass Sie die Partien mit 100 identischen Geräten in New York simulieren. Was werden Sie über die Moskauer Computer erfahren? Absolut nichts. Kein Spieler, ob Mensch oder Computer, macht immer die gleichen Züge. Die Politiker wollten solche Simulatoren natürlich geliefert haben, aber es hat ihnen nichts genützt. Schön. Nun hat aber bisher keiner was herausgekriegt und alle eure Kundschafter sind verschwunden wie Steine im Wasser. Wie kann ich hoffen, dass es mir gelingt? Sie bekommen Hilfsmittel, wie sie bisher noch keiner besaß. Einzelheiten erfahren Sie von meinen Mitarbeitern. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. 3 lange Monate rackerte ich mich auf den Übungsständen der Lunar Agency kaputt. Und ich kann ohne Übertreibung sagen, dass ich die Telematik zuletzt im kleinen Finger hatte. Es handelt sich dabei um die Kunst, einen Sendling zu bewegen. Man muss sich auskleiden bis aufs Gekröse und dann eine elastische Haut überstreifen. Sie erinnert an einen Taucheranzug, ist aber viel dünner und glänzt wie Quecksilber. Das kommt von den Leitungen, mit denen sie durchwoben sind. Elektroden, die dünner sind als Spinnweben. Eng am Körper anliegend, registrieren sie durch die Haut die Veränderungen der Muskelströme und geben sie an den Sendling weiter, der dadurch jede Bewegung mit idealer Präzision nachvollzieht. Das ist seltsam genug, aber es kommt noch besser. Man sieht nicht nur mit den Augen des Sendlings, sondern man fühlt auch, was man an seiner Stelle fühlen würde. Wenn er einen Stein aufnimmt, fühlst du dessen Form und Gewicht, als hättest du ihn selbst in der Hand. Man spürt jeden Schritt und jedes Straucheln. Und stößt sich der Sendling an einem harten Gegenstand, so fühlt man auch den Schmerz. Ich hielt es für einen Mangel, aber Dr. Miguel Lopez versicherte, das müsse so sein. Andernfalls wäre der Sendling dauernd Beschädigungen ausgesetzt. Wird der Schmerz zu stark, kann der entsprechende Übertragungskanal zwar abgeschaltet werden, es empfiehlt sich jedoch, lediglich den Schmerzdämpfer zu benutzen, um sich über das Befinden des Sendlings auf dem Laufenden zu halten. Der in die Kunsthaut gesteckte Mensch verliert das Gefühl für sich selbst und versetzt sich völlig in die Außenperson. Ich trainierte an verschiedenen Modellen. Der Sendling muss durchaus keine Menschengestalt haben. Er kann auch kleiner als ein Zwerg oder größer als Goliath sein, wobei das jeweils unterschiedliche Komplikationen mit sich bringt. Hat man statt der Füße plötzlich Raupenketten, so verliert man das Gefühl des direkten Bodenkontakts. Es ist, als fahre man ein Auto oder einen Panzer. Ist der Sendling ein Riese von der 10-fachen Größe des Menschen? So muss man sich in ihm sehr langsam bewegen, denn seine Extremitäten wiegen etliche Tonnen und haben, auf dem Mond wie auf der Erde, die entsprechende Trägheit. Bei einem Sendling von 200 Tonnen hatte ich das Gefühl, unter Wasser zu marschieren, nur dass der Widerstand hier nicht vom Wasser kam, sondern von der Trägheit der massiven Glieder und des ganzen Körpers. Übrigens wäre ein solcher Klotz nur ein Hindernis. Er böte ein Ziel wie ein Kirchturm. Unter anderem hatte ich auch mit einer Serie immer kleinerer Geräte zu tun. Sie wurden zwar als Heinzelmännchen bezeichnet, erinnerten jedoch eher an Insekten. Das war ganz lustig. Nur wird aus dieser Perspektive jedes Steinchen zum Berg und man verliert im Gelände leicht die Orientierung. Die schweren Mondsendlinge sahen reichlich plump aus. Die dicksten hatten Beine, die man sehr kurz gehalten hatte, um den Schwerpunkt möglichst niedrig zu legen. So ein LEM, Lunar Efficient Missionary, hält das Gleichgewicht besser als ein Mensch im Raumanzug, denn er stolpert nicht und hat Arme wie ein Orang-Utan. Bei 20-Meter-Sprüngen erweisen sie sich als sehr hilfreich. Da meine Vorgänger bewaffnet nichts ausgerichtet hatten, beschloss der Missionsstab, mich unbewaffnet loszuschicken. Ich sollte im Sendling bleiben, solange es ging. Denn jede Sekunde brachte den Mikroben, die mir wie ein Wespenschwarm folgten, eine Unmenge Beobachtungen. Tottentanz überzeugte mich davon, dass von einer wirksamen Verteidigung ohnehin keine Rede sein konnte. Ich sollte in ein totes und dennoch todbringendes Revier eindringen und unvermeidlich scheitern. Alle Hoffnung aber lag darin, dass man aus diesem Scheitern Lehren ziehen konnte. Die ersten Kundschafter hatten aus leicht begreiflichen psychologischen Gründen auf Waffenbesitz bestanden. Schließlich macht es Mut, in einer Notlage den Finger am Abzug haben zu können. Unter meinen Lehrmeistern, die ich als reine Quälgeister ansah, befanden sich auch Psychologen. Sie sorgten dafür, dass ich mich an unliebsame Überraschungen aller Art gewöhnte. Obwohl ich wusste, dass mir nichts passieren konnte, stieg ich, scharf nach allen Seiten spähend, über den künstlichen Mond wie über eine glühende Herdplatte. Es ist ein großer Unterschied, ob man weiß, wie der eventuelle Gegner aussieht, oder ob nicht der nächste Felsblock, der lebloser wirkt als eine Leiche, plötzlich aufklafft und Feuer speit. Wenn alles das auch immer simuliert war, so war der Moment jeder dieser Überraschungen doch eher widerwärtig. Bei einem Treffer wurde die Verbindung zwischen mir und dem Sendling zwar unterbrochen, die automatische Schaltung wirkte jedoch mit einer winzigen Verzögerung und daher machte ich viele Male das unbeschreibliche Gefühl durch, wie es ist, wenn man in Fetzen gerissen wird und mit den erlöschenden Augen des abgerissenen Kopfes die Eingeweide sieht, die einem aus dem aufgeschlitzten Bauch quellen. Sie waren aus Silizium und Porzellan, das tröstete ein wenig. Da ich solche Agonien einige Dutzend Mal erlebte, konnte ich mir die Attraktionen ausmalen, die mich auf dem Mond erwarteten. Zum wer weiß wievielten Male in Stücke gerissen, ging ich zu Salzer, dem Haupttelektroniker, und packte ihm meine Zweifel auf den Tisch. Möglicherweise würde ich als Ganzes vom Mond zurückkehren und jede Menge zerspannte Lems dort hinterlassen, aber was nützte das eigentlich alles? Was kann man in wenigen Sekundenbruchteilen über unbekannte Waffensysteme in Erfahrung bringen? Wozu sollte überhaupt ein Mensch dorthin fliegen, wenn er sowieso nicht landen konnte? Salzer war ein kleiner, dürrer Mann. Sein Kopf war kahl wie eine Billardkugel. »Tichy, Sie wissen doch warum«, sagte er und schenkte mir ein Glas Sherry ein. »Von der Erde aus geht das nicht. 400.000 Kilometer Entfernung verzögern die Steuerung um fast 3 Sekunden. Sie werden möglichst tief hinuntergehen. Bis 1.500 Kilometer ist es möglich. Dort liegt die Untergrenze der Zone des Schweigens.« »Das meine ich ja gar nicht. Wenn wir von vornherein voraussetzen, dass der Sendling keine Minute durchhält, kann man ihn von hier aus hinschicken und sein Ende von Mikroben aufzeichnen lassen.« »Das haben wir schon gemacht.« »Und?« »Nichts.« »Und die Mikroben?« »Zeigten ein paar Staubwolken.« »Konnte man nicht statt des Sendlings jemanden in einer anständigen Panzerung hinschicken?« »Was verstehen Sie unter einer anständigen Panzerung?« »Was weiß ich. Meinetwegen eine Kugel, wie sie früher zur Erforschung von Tiefseegräben benutzt wurde. Mit entsprechenden Seeöffnungen, Messgeräten und so weiter. Auch so etwas ist gemacht worden. Nicht ganz so, wie Sie sagen, aber ähnlich.« »Und?« »Nicht ein Mucks.« »Was ist damit passiert?« »Nichts. Das Ding liegt bis heute dort. Die Funkverbindung ist ausgefallen.« Warum? Das ist eine Frage für $64.000. Wenn wir die Antwort wüssten, hätten wir sie nicht zu bemühen brauchen. Derartige Gespräche wiederholten sich damals mehrfach. Nach Abschluss der zweiten Trainingsphase bekam ich frei. Der nächste Tag war ein Sonntag. Ich rasierte mich, denn ein Bote hatte mir einen Brief gebracht. Professor Lex Gulliborg wünschte mich zu sehen. Ich hatte schon von ihm gehört. Er war Nachrichtentechniker, Spezialist für Telematik und hatte auf dem Gelände des Stützpunktes eine eigene Arbeitsstätte. Ich kleidete mich an und machte mich punkt 10 Uhr auf den Weg. Den hatte mir der Professor auf die Rückseite des Briefumschlags gezeichnet. Zwischen den Gebäuden, die alle nur ein Erdgeschoss hatten, fand ich zu einem hohen Drahtzaun, der einen Garten mit einem langgestreckten, leicht gebauten Haus umschloss. Ich drückte den Klingelknopf. Einmal und noch einmal. Erst erschien die Leuchtschrift »Ich bin für niemanden zu sprechen«. Dann schnarrte etwas im Schloss und die Pforte öffnete sich. Ein schmaler Kiesweg führte zu einer Metalltür. Sie war geschlossen. Eine Klinke besaß sie nicht. Ich klopfte. Drin rührte sich nichts. Ich klopfte noch einmal. Als ich mich schon zum Gehen wenden wollte, öffnete sich ein Türflügel und ein hochgewachsener, hagerer Mann in fleckigem, bekleckertem blauen Kittel sah dahinter hervor. Er war fast völlig kahlköpfig, nur an den Schläfen hielt sich noch kurzgeschorenes graues Haar. Eine starke Brille mit Bifokalgläsern gab ihm einen Ausdruck, als blicke er ewig verwundert mit runden Fischaugen in die Welt. Er hatte eine lange, witternde Nase und eine massive Stirn. Wortlos ließ er mich ein und schloss hinter mir ab. Und das nicht nur einmal. Der Flur lag im Dunkel. Mein Gastgeber ging voran. Mich an der Wand entlangtastend, folgte ich ihm. Das war alles so verschwörerisch und kauzig. In der warmen, trockenen Luft hing der Geruch von Chemikalien. Eine Schiebetür ging auf. Er ließ mir den Vortritt. Ich stand in einem großen Arbeitsraum, der auf eine geradezu unwahrscheinliche Weise einer Rumpelkammer glich. Überall stapelten sich Apparate aus broniertem Metall, durch Kabel verbunden, die sich auf dem Fußboden knäulten. In der Mitte ein Labortisch, ebenfalls voller Geräte, Papiere und Instrumente. Daneben ein Käfig, ein richtiger Papageienkäfig aus dünnem Draht, allerdings so groß, dass ein Gorilla hineingepasst hätte. Am merkwürdigsten waren Figuren, die reihenweise an den Wänden lagen und an nackte Schaufensterpuppen erinnerten. Manche ganz ohne Kopf, andere mit geöffneter Schädeldecke, wieder andere mit einem Brustkorb, der aufgeklappt war wie eine kleine Tür. Ihr Inneres steckte voller Strippen und Platten. Und unter dem Tisch lagen, auf einem Haufen für sich, zahlreiche Arme und Beine. Dieser vollgepfropfte Raum besaß keinerlei Fenster. Der Professor fegte Kabelrollen und Elektronikbauteile von einem Stuhl und bewegte sich mit einer Behendigkeit, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Schließlich kroch er auf allen Vieren unter den Tisch, zog einen Rekorder hervor und schaltete ihn ein. In der Hocke verharrend sah er mir von unten in die Augen und legte einen Finger auf den Mund, während aus dem Gerät seine quäkende Stimme drang. »Ich habe Sie zu einer Lektion hergebeten, Tichy. Es wird Zeit, Ihnen das Notwendigste über die Nachrichtentechnik mitzuteilen. Bitte nehmen Sie Platz und hören Sie zu. Sie dürfen sich keinerlei Notizen machen.« Während die Stimme weitersprach, öffnete der Professor den großen Drahtkäfig und forderte mich mit einer Geste zum Eintreten auf. Als ich zauderte, stieß er mich ohne Umstände hinein und folgte mir. Drinnen nahm er mich bei der Hand und zerrte daran zum Zeichen, dass ich mich auf den Boden setzen sollte. Ich gehorchte. Er selbst ließ sich mir gegenüber nieder, mit gekreuzten Beinen, deren spitze Knie unter dem Kittel hervorstarrten. Es war wie in einer Filmklamotte mit einem übergeschnappten Gelehrten. Auch durch den Käfig schlängelten sich nach allen Seiten Drähte. Der Professor steckte zwei zusammen und ein monotones Summen ertönte. Aus dem Rekorder, der draußen neben dem Stuhl lag, quäkte weiter die Stimme. Lex zog hinter seinem Rücken zwei dicke schwarze Halsbänder hervor. Eines zog er sich über den Kopf und legte es um wie einen Kragen. Das andere reichte er mir, damit ich es ihm nachtat. Dann steckte er sich einen Kontakt von der Form einer kleinen Olive ins Ohr. Auch darin folgte ich ihm. Der Rekorder quasselte laut, ich aber hörte im Ohr, was der Professor sagte.